Psychopathen behandeln andere häufig schlecht, aber sie selbst fühlen sich dabei gut. Sie empfinden keine Reue. In gewisser Weise können sie einfach nichts dafür. Durch komplexe Konnektivität meines Hirns setze ich Sätze in eins von mir. Kognitiv gewählt, die euch leicht verwirren. Meine Hilfe ist das Akasha, das in mir lebt. Ein Weltgedächtnis wie kein anderes, das alles Wissen erhebt. Ihr lebt einen neuronalen Effekt. Wenn ihr Karmageddon hört, dann werden Hypothesen gebildet und ein Muster gesetzt, das euch verstört. In der Norm will mein Hirn ein Euro mit Tausenden verknüpfen. Doch meine Synapsen greifen auf weitere Tausend zu. Die sie benutzen Informationen werden in parallel gesetzten Arian verarbeitet. Sie kommen in Wellen, die von dunkler Triade herableitet. Am Rande des Wahnsinns liegt die mentale Kraft. Sie wird in Kunstwerken verbal verpackt. Ihr denkt euch, was für ein kranker Mensch dieser Artios hier. Aber ich lasse eure Nervenstränge brennen, denn um mich rum ist ein Radius aus Lava. Macht dich gefasst auf Rap, der noch nie da war. Alle Macht in sich verdeckt. Als Artios hier da war, die Sätze perfekt. Und niemand hat ne Chance, denn ich setze ein Fett euch wieder mal in Trance. Machet euch gefasst auf Rap, der so noch nicht zu hören war. El Barrio, der Killer, tötet Hater mit nur einer Bar. Die Sätze sind perfekt, der Rest von mir ist einfach dope. Jährlich wird es krasser, darum bricht für euch die Endzeit an. Am Tage die Musik und in der Nacht belebt mich Rap. Denn ich schreibe nicht auf Speed, aber spitte halt auf Pep. Mann, ich zünde meine Special Force Tracks wie die Army. Zerbombe einfach jeden dieser Wacks. Denn Karmageddon rollt wie Staub, Lawinen über euch. Wir verpulvern das Zeug, weil es läuft. Ihr seid maßlos enttäuscht, wenn El Barrio das Land überhäuft. Aber ernsthaft, hier wird ne neue Ära gesetzt. Ich bin dieser Typ, der sich von den Ketten befreit. Wenn du mit Arbeit übertreibst, siehst du mit 40 aus wie ein Greis. Ich werde weiterhin nur rappen, auch wenn's keiner von euch begreift. Für mich selbst bleib ich aktiv, bis mich der Tod zu Grabe lässt. Haltet euch mal lieber fest, wenn der Hein und Jack 080 jede Town in Deutschland zerreißt. Endlich ist es vorbei. Fühl mich besser denn je und breche ein in die Szene wie ein Meteor. Zerfetzt. Mach dich gefasst auf Rap, der noch nie da war. Alle Macht in sich verdeckt. Als Artius hier da war, die Sätze perfekt. Und niemand hat ne Chance, denn ich setze ein Fett euch wieder mal in Trance. Machet euch gefasst auf Rap, der so noch nicht zu hören war. El Barrio, der Killer, tötet Hater mit nur einer Bar. Die Sätze sind perfekt, der Rest von mir ist einfach dope. Jährlich wird es krasser, darum bricht für euch die Endzeit an.